Komplett allein. Deine Frau schaut dich an, kommst an keine Frau heran. Vater hat's dir nicht gezeigt, Frauen sind dir nicht geneigt. Schau doch mal bei uns rein, du bleibst auch nicht lang allein. Nur ein kleines Geld bieten wir dir, Frauenwelt. Für ein paar Eurolein gibt's dann beieinander sein. Für perfektes Glück zu zweit bist du auch zu viel bereit. Etwas Geld fürs große Glück, dann kriegst du auch ne Frau zurück. Zeig mir mal dein Portemonnaie, damit ich dich noch besser versteh und auch was von deinen Wünschen seh. Nix Geld, nix Frau, oh weh, oh weh. In der großen Großkartei ist für jeden was dabei. Großer Deckel, großer Topf, kurze Haare, langer Zopf. Schlank, gefährlich, trotzdem ehrlich, Brüste groß, doch mittellos. Blond, genügsam und sehr biegsam, Knochen pur und Fettfigur. Zeig mir mal dein Portemonnaie, damit ich dich noch besser versteh und auch was von deinen Wünschen seh. Nix Geld, nix Frau, oh weh, oh weh. War nicht alles wie gedacht, hat doch trotzdem Spaß gemacht. War denn keine dabei, nächstes Mal dann dafür zwei. Wie die eine vom Plakat, die kocht auch gut und kann Spagat. Gib mir auf und bleib dabei, für wenig Geld in großer Großkartei. Zeig mir mal dein Portemonnaie, versteh und auch was von deinen Wünschen seh. Nix Geld, nix Frau, oh.